Kundgabe 3664. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.01.1946. Gewaltige Aufgabe der Diener Gottes. Ende. Kraft dazu aus Gottes Wort. Und darum stärket euch zuvor für eure Aufgabe, so dass ihr Kraft erfüllt sie ausführen könnt. Und entzieht diese Kraft meinem Wort. Nehmet es auf mit hungerndem Herzen. Sättigt euch an dem Brot des Himmels und wachset und reifet im Geist und an der Seele. Und alle Schwäche wird von euch abfallen, so ihr euch am Quell des ewigen Lebens labt. Und jeder geistigen und irdischen Tätigkeit werdet ihr gewachsen sein. Nichts wird euch unüberwindlich scheinen, so die Kraft aus mir euch durchflutet, die ihr aus meinem Wort empfanget. Denn ich selbst wirke dann mit euch, und also könnet ihr nicht unterliegen. Ihr werdet erfolgreich arbeiten für mich und mein Reich. Und darum also könnet ihr nicht ohne mein Wort bestehen in der letzten Zeit vor dem Ende. Und es muss das Wort vom Himmel selbst euch geboten werden, soll es kraftspendend sein und mich und meine Gegenwart bezeugen. Denn es wird der Kampf gegen die Gläubigen zur Folge haben, dass meinem Wort wenig Glauben geschenkt wird, so es geboten wird wie bisher, von Menschen, die nicht von meinem Geist erleuchtet sind, die sich an die Buchstaben halten und den Sinn derer nicht erfassen, die selbst zu wenig geistige Nahrung begehren und darum auch nicht empfangen können. Es wird das Wort, das so dargeboten, nicht mehr erkannt werden als mein Wort, weil es nicht mehr unverfälscht ist, weil es nicht mehr so rein geblieben ist, wie es von mir selbst auf Erden gelehrt wurde. Doch was vom Himmel herab euch geboten wird, wo offensichtlich meines Geistes Wirken zutage tritt, das wird auch Stärkung bedeuten für die Gläubigen. Und wer sich an diesem Brot sättigt, der hält Stand allen Anfechtungen der Welt. Denn er erkennt meine Stimme. Und weil ihm des Vaters Stimme so nahe ertönt, ist er voller Glauben und Vertrauen. Und er nimmt jeden Kampf auf gegen den Feind. Er bleibt mir treu bis an das Ende. Doch nur mein Wort gibt ihm dazu die Kraft. Und darum suchet, mein Wort zuvor schon zu verbreiten, soweit es euch möglich ist. Nehmet selbst unausgesetzt die Kraft meines Wortes entgegen, indem ihr immer und immer wieder mich zu euch sprechen lasset und banget und zaget nicht. Denn der von oben zu euch spricht, der ist jederzeit zur Hilfe bereit. Er ist bei euch, er ist euch so nahe, dass ihr euch niemals allein zu fühlen braucht. Und seine Gegenwart ist sicherer Schutz in jeder Not und Gefahr. Und so ihr schwach werdet, holet euch Kraft aus meinem Wort, das meine Liebe euch gab und euch ständig geben wird, bis ihr eure Erdenaufgabe erfüllt habt, bis das Ende gekommen ist und ich euch zu mir hole in mein Reich. Amen.